aber für sie überzeugendere Weise seine Liebe zu erkennen gäbe. Endlich war denn nun auch der Hochzeitstag erschienen und alles aufgeboten, was ihn verherrlichen konnte. Die schöne königliche Braut näherte sich dem Altare mit einer Heiterkeit, die allen, ausgenommen Herrn Grumedan, Kraft seiner glücklichen Selbstzufriedenheit unbegreiflich war. Aber siehe da, der Herr Genius hatte dennoch geirrt und das Rätsel wurde ganz anders aufgelöst. In dem Augenblicke, wo Zoraide das schreckliche Ja aussprechen soll, greift sie nach dem Kelche und würde ihn unfehlbar an den lieblichen Mund gesetzt haben, wäre nicht in demselben Momente Kelch und Priester von einem Blitzstrahl getroffen worden. Unter rollendem Donner erbebte die Kirche, und Melinette mit Selim stand an der Seite des göttlichen Mädchens. »Bis dahin und nicht weiter«, rief die Fee, indem sie Herrn Grumedan bei dem genialischen Zopf ergreifend ihn zum Zeichen ihrer Macht schwebend über dem Altare hielt. »Es ist Zeit, dich, Unhold, in Verwahrung zu bringen. Und Sie, Madame«, indem sie sich zur Königin wandte, »werden die Güte haben, ihm Gesellschaft zu leisten. Was Ihre Majestät, den König, betrifft, so werden dieselben hiemit von den Tedeums und von den Unterschriften befreit, wofür ihnen wie billig eine gute Pension und ein ansehnliches Jagdrevier angewiesen wird. Selim wird ein guter König werden, wenn er seine Eitelkeit, und Zoraide eine gute Frau, wenn sie ihre Liebe überwinden kann.« Was die Fee damit sagen wollte? »In der Tat, ich weiß es nicht. Es sei denn, dass sie von der menschlichen Liebe gesprochen haben möchte. Bekanntlich können die Männer diese nicht gut an den Weibern ertragen, wogegen ihnen aber die göttliche, besonders wenn sie sich durch Langmut äußert, über die Maßen gut zu bekommen pflegt.« Ende von Selim und Zoraide. Gelesen von Hokuspokus.